27. Abschnitt. Der Fall Asgards auf Atlantis, die Götterdämmerung der Edda und das tausendjährige Reich Gottes auf Erden nach Daniel, Hesekiel und der Offenbarung Johannes. Über den Fall von Asgard und die damit verbundene Götterdämmerung berichtet die Edda. Die Götter, die Asen, mit Odin an der Spitze waren die Erhalter des Weltalls. Solange sie fortbestehen, dauert die Gesamtheit aller Dinge. Zum Schutz gegen Loki und die Riesen lassen sie Asgard ummauern und die Bifröstbrücke scharf bewachen. Die drei Kinder des Loki werden verbrannt und dieser wird angeschmiedet. Aber der Untergang von Asgard ist nicht aufzuhalten. Große Kriege werden in der Welt toben, schwere Leiden die Menschen treffen, Armut und Unzucht herrschen und ein Zeitalter der Wölfe und Beile wird kommen. Der Wolf Fenris wird von einer Zaubergrotte frei und fährt überall mit aufgesperrtem Rachen umher. Er ruft die Midgard-Schlange zum Kampf gegen Asgard. Muspels Söhne kommen aus ihrer Welt hervorgeritten und aus Süden kommt König Surtur. Die Söhne der Feuerwelt ziehen heran nach der Ebene Vigrid auf dem Idafelde und der Endkampf mit den Asen beginnt. Da stößt Heimdall in das Gjallarhorn, die Asen erwachen, wappnen sich und reiten mit dem tapferen Heere der Einherjer aus den vielen hundert Toren Valhalls in voller Rüstung auf den Wahlplatz hinaus, an der Spitze Odin mit dem goldenen Speer und Harnisch, in der Hand die nie fehlende Lanze Gungnir. Fenris Wolf stürzt sich auf Thor. Dieser wird von Surtur niedergestreckt, sämtliche Asen mit Ausnahme von Vidar und Vali fallen. Surtur gießt Feuer über die Erde und Asgard verbrennt. Ähnliches berichtet die Troja-Sage. Auch sie war ursprünglich ein Bericht über den Fall von Atlantis und wurde dann mit den späteren Kämpfen der Griechen gegen Ilion, also Troja, vermengt. Der geschichtliche Hergang von Asgards Fall und der Untergang der Asenherrschaft hat sich der Edda-Schilderung entsprechend etwa folgendermaßen gestaltet. Wie im vorigen Abschnitt angedeutet, ergab sich durch die Rassensymbiose auf Atlantis eine immer größer werdende Rassenmischung, die durch die Entwicklung von Industrie und Handel wie noch überall in allen Industriestaaten der Welt begünstigt wurde. Das Niederrassentum vermehrte sich nach den Mendelschen Regeln zusehends, die Zahl der Aias bröckelte ab. Ihre Rassenreinheit wurde geringer, da Tierblut in sie geflossen war, als die Schlange sie in die Ferse gestochen hatte. Durch die Rassenmischung entstanden gewalttätige Menschen, Tyrannen, Riesen, Titanen, Giganten, welche die politische Herrschaft und damit den Reichtum des Staates an sich reißen wollten. Es gärt bei den Riesen, des Gjallarhorns des alten Klang kündet das Ende. Hell bläst Heimdall, das Horn ragt auf, Odin murmelt mit Mimirs Haupt, Yggdrasils Stamm steht erzitternd, es rauscht der Blättergreis, der Riese kommt. Alles erbebt in der Unterwelt, bricht die Bande der Blutsfreund Surt. Was gibt's bei den Asen, was gibt es bei den Alben? Riesenheim rast, beim Rat sind die Götter, Zwerge stöhnen vor Steintoren, die Weisen der Felswand, wisst ihr noch mehr? Aus Edda, der Seherin Gesicht. Aus dem Munde der Mischlinge gingen unreine Geister gleich den Froschen. Geister der Teufel und der Finsternis, sie redeten Lästerungen gegen die Asen und ihren heiligen Namen. Gegen die herrschende arische Rasse, das ist gegen alle, die im Himmel wohnen, und hetzten das Proletariat gegen die besitzende arische Rasse auf. Siehe Johannes Offenbarung 13,6 und 16,13. So wurden die Asen fortwährend in Kriege gegen die Aufständischen in den Provinzen verwickelt. Wie immer in der Weltgeschichte waren Mischlinge die Führer des niederrassigen Fenriswolf, wie beispielsweise Attila bei den Hunnen. Die griechische Sage vom Krieg des Zeus gegen die Titanen und Giganten ist eine geschichtliche Erinnerung an jene Kämpfe der Asen auf Atlantis mit den Mischlingen und Tiermenschen. Mit der Rassenmischung wuchs der niedere Geist der Selbstsucht, des sinnlichen Genusses, des Mammonismus und der Unzucht, wie in jedem Volke, das der Verbastardierung ausgesetzt ist, denn der Mischling erbt immer die schlechten Eigenschaften seiner Eltern. Asen suchten der Verwilderung durch weise Gesetze Einhalt zu tun, aber der Strom des Unheils war nicht mehr einzudämmen, die sich daher wälzende Flut der Rassenmischung nicht mehr aufzuhalten. Brüder kämpfen und bringen sich tot, Brudersöhne brechen die Sippe, arg ist die Welt, Ehebruch furchtbar, nicht einer will des anderen schonen. Edda, der Seherin Gesicht. Schon damals wurde die rassische und damit wirtschaftliche Verschiedenheit der Stände zur Verhetzung des Volkes benutzt.